ihr seid doch Detektive, nicht? Ihr könnt Annabella finden. Ich möchte euch den Fall übertragen. Hier sind 50 Cent. Puppen suchen wir nicht. Unsere Fälle sind um einiges bedeutsamer. Ich will Annabella wieder haben. Es wäre nett, wenn ihr euch mal umhorchen würdet. Die Polizei hat für so kleine Fälle wohl keine Zeit. Aber ich muss einen Vertrag mit den Detektiven machen, wie im Fernsehen. Hier, das Geld. Danke. So, nun bist du unsere Auftraggeberin. Mama, die drei Detektive müssen jetzt ermitteln. Ich verstehe. Dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Ja, danke. Wenn ihr den Drachen findet, dann sagt ihm, dass ich sehr böse auf ihn bin. Mhm. Machen wir. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. So. Seht mal, was Emily mir geschenkt hat. Zeig mal. Ja. Schön. Ja. Und sie hat sich auch gleich ein Lieblingsfragezeichen ausgesucht. Könnten wir bitte das Thema wechseln? Gern. Du hast den besten Orientierungssinn, Zweiter. Seit wann denn das? Hey, hm? Seht doch mal, was da liegt. Was denn? Was ist denn das? Eine Feder. Aufgrund ihrer Größe würde ich sagen, das Tier, zu dem sie gehört, ist mindestens so groß wie eine Ente. Aber seht mal, hier liegen ja noch kleine, weiche Federn, sogenannter Flaum. Das deutet auf einen Kampf hin. Ein Kampf mit einem kleinen, sechsjährigen Mädchen. Aber Emily sprach ganz klar von einem Drachen, nicht von einem Vogel. Ja. Das ist kein Argument. Emily sieht auch Kobolde und Elfenköniginnen. Ein Grund, ihrem optischen Urteilsvermögen keine übermäßige Bedeutung beizumessen. Hm. Runter! Da schießt jemand auf uns! Das hörte sich nach einer Schrotladung an. Genau. Und uns galt das auch nicht. Dazu gingen die Kugeln viel zu weit vorbei. In Deckung! Vorsicht! Der Vogel ist auf den Boden! Habt ihr das gesehen? Ja. Ein Lichtblitz und eine Rauchwolke. Weg ist er! Zu spät. Der Vogel ist ausgeflogen. Schnell, kommt! Durch das Maisfeld ist es nicht weit. Kommt. Mais hier in den Bergen? Das ist ja ganz was Neues. Moment, da ist jemand im Maisfeld. Da war jemand, aber er ist weggefahren. Er ist vor uns geflüchtet. Und was machen wir jetzt? Jetzt springen wir auf und flitzen zur Straße. Ja, also, ich kann wirklich nicht. Wieso? Weil Bob für die Aktenführung verantwortlich ist. Ach so. So, und jetzt brechen wir auf. Lass uns den kürzeren Weg durch die Berge nehmen. Dann mal los. Was ist denn los? Wir fahren jetzt nur noch 40 Meilen. Oder soll ich ihm mal zeigen, was ein Haken ist? Versuch's. Na, Peter Shaw hat's doch noch drauf, oder? Ein bisschen schneller fahren und sehen, was passiert. Verdammt, wir fahren jetzt direkt am Abgrund. Der ist wahnsinnig. Was soll ich denn machen? Rechts ist die Schlucht und links die Felswand. Gib Stoff, Mann! Das geht nicht. Achtung, der Truck! Das war ja höllisch knapp. Moment, das ist doch eine Spur. Es sieht aus, als ob ein großes Tier hier gewesen wäre. Vorsicht, Bob. Ist da jemand? Justus, Peter. Nichts. Ich muss mich getäuscht haben. Du verdammtes Ding, dir knall ich gleich was auf den Kopf. Ja.